Es ist 2 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Mara Tellmann. Guten Morgen. Die russischen Truppen verstärken ihre Angriffe auf die großen ukrainischen Städte. Vor allem in der zweitgrößten Stadt Charkiw im Nordosten gab es viele Explosionen. Aber auch die Hauptstadt Kiew ist unter Beschuss. Bei einem Treffer am Fernsehturm sollen 5 Menschen getötet worden sein. Kiews Bürgermeister Klitschko hat der Bevölkerung geraten, auch in dieser Nacht in U-Bahn-Stationen und Kellern Schutz zu suchen. Der Feind hat die Hauptstadt angegriffen und es gibt Opfer unter der Zivilbevölkerung. Durch 2 Raketen, die den Fernsehturm trafen, wurden 5 Passanten getötet. Ich fordere alle Kiewer auf, nicht zu Fuß zu gehen oder Auto zu fahren. Seien Sie vorsichtig, diese Nacht verbringen Sie am besten in Sicherheit. In Richtung Kiew ist ein rund 60 Kilometer langer russischer Militärkonvoi unterwegs. Es wird befürchtet, dass es einen Großangriff auf die ukrainische Hauptstadt geben könnte. Aus der Ukraine sind nach UNO-Angaben inzwischen fast 680.000 Menschen in die Nachbarländer geflüchtet. Ministerpräsident Wüst geht davon aus, dass einige davon auch in NRW ankommen. Zur Vorbereitung trifft sich die Landesregierung heute mit Vertretern der Kommunen. Der für Flüchtlinge zuständige Minister Stamp sagte im WDR, die Menschen hätten 90 Tage Aufenthaltsrecht und könnten frei entscheiden, wo sie hingehen. Und das Bundesinnenministerium hat auch gesagt, dass diese Regelung ganz unproblematisch auch verlängert wird, sodass es dann 180 Tage sind. Und da werden keine komplizierten Anträge geprüft, sondern es geht relativ zügig. Sie haben auch im Übrigen dann auch einen sofortigen Zugang hier zum Arbeitsmarkt. Das Schulministerium erklärte, es wolle den Kindern aus der Ukraine so schnell wie möglich den Schulbesuch ermöglichen. Der internationale Sport folgt zunehmend der Empfehlung des IOC. Athletinnen und Athleten, Betreuer und Offizielle aus Russland und Belarus von allen Wettbewerben auszuschließen. Dem Aufruf gefolgt sind jetzt unter anderem auch der Eiskunstlauf, der Ski- und der Ruderweltverband. Noch unentschlossen ist bislang das Internationale Paralympische Komitee. 2 Tage vor der Eröffnung der Winterparalympics in Peking soll heute aber eine Entscheidung fallen, ob russische und belarussische Athletinnen und Athleten an den Winterspielen für Behindertensportler teilnehmen dürfen. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht leicht bewölkt, aber trocken bei +3 bis -5 Grad. Der Tag bringt viel Sonnenschein und nur lockere Wolken. In Lüdenscheid 9, in Remscheid 10 und in Bonn 11 Grad. Die nächsten Tage geht's ganz ähnlich weiter. Am Donnerstag viel Sonnenschein bis 13 Grad. Und auch am Freitag sehr sonnig, aber etwas kühler bis 11 Grad. Und das war WDR aktuell. Das Neueste aus dem Verkehrszentrum in der ARD-Popnacht. Vorsicht, ein Pferd läuft im Kreis Barnim. Auf der B158 zwischen Neukünkendorf und Paarstein. Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklermünde und Kreuz Köln-West wegen einer Baustelle noch bis 5 Uhr gesperrt. Die A6 Nürnberg Richtung Heilbronn wird zwischen Kreuzfeuchtwangen in Karlsheim und Schnelldorf wegen einer Baustelle mehrfach kurzfristig gesperrt bis 6 Uhr. A8 A81 Karlsruhe Richtung Stuttgart an der Raststätte Sindelfinger Wald sind alle Parkplätze weitgehend belegt. Die A28 Lehe Richtung Oldenburg ist zwischen Neuenkruge und Dreieck Oldenburg West wegen einer Nachtbaustelle bis 5 Uhr gesperrt. Umleitung führt über die U9. A36 A14 Fienenburg Richtung Magdeburg zwischen Aschersleben Zentrum und dem Kreuz Magdeburg fährt ein Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Die A40 in Essen Richtung Südostviertel zwischen Holsterhausen und Huttrop wird auch heute Nacht gebaut. Bis 5 Uhr kann man da nicht fahren. Die A100 Richtung Wedding ist zwischen Detmolder Straße und Hohenzollern-Damm wegen Bauarbeiten gesperrt. B30 Biberach-Ravensburg zwischen Bad Waldsee-Nord und Bad Waldsee-Süd. Aufräumarbeiten in beiden Richtungen kann man da nicht fahren, eine Umleitung ist eingerichtet. Bitte hier Fenster und Türen schließen, Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Die B183 zwischen Knetsch und Weißsand-Gölzau wird geputzt, deswegen kann man da nicht fahren. Die B312 Reutlingen-Stuttgart ist zwischen Reutlingen-Sondelfingen und Metzingen nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Hier wird umgeleitet. Im Landkreis Harz werden die Anwohner von Zilli gebeten, wegen eines Brandes immer noch Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine gute Fahrt durch die Nacht. Die ARD Popnacht. Mit Ben Schäuble, da habe ich doch diesen schönen Becher gestern poliert. Wo ist, da ist er. Ah, der ARD Popnacht Survival Becher. Der gehört euch gleich. Unter 07221211 spielen wir drum. Wer möchte den heiligen Gral dieser Show hier gewinnen? Unter 07221211. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Hey. Lost in these city lights, 'cause I can't sleep tonight. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Hey. Child now, 'cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. Starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. The rain is falling on my window pane, but we are high a place undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. But what am I gonna starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. For a while now, you tuck me in just like a child now. 'Cause every time you hold me in your arms, I'm comfortable enough. enough to feel your warmth that starts in my soul, and I lose all control when you kiss my nose. The feeling shows, 'cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight. Schöne Becher. Ich habe mir so Mühe gegeben, ihn schön zu gestalten, die Schrift nachgezogen und poliert. Jetzt muss ich ihn hergeben. Ah, ich weiß noch nicht. Also erstmal muss Jörg aus Wiesbaden ja auch zwei Fragen richtig beantworten. Hallo Jörg in der ARD Popnacht. Guten Morgen. Moin Moin, Benny Bär. Hi. Und du bist seit einem Jahr Single und damit begann auch die Verrohung und Vergammlung. Das heißt, die Wohnung sieht nicht mehr so aus, wie sie früher mal ausgesehen hat. Und heute räumst du auf, ne? Genau, sie wird viel, viel schöner. Ja, was hast du denn da alles schon Schönes entdeckt, was du vermisst hast oder verbessert hast jetzt? Ja, zum Beispiel finde ich meine Batterien wieder. Ich habe sie sortiert vor 10 Minuten nach diesen großen Teilen AA und dreimal A und ja, diese kleinen Knopfzellen für die Uhren und so. Das ist schön, wenn du bei CR2032, ne? Und dann das Problem. Oder 40, genau. Bei diesen Teilen ist natürlich, wenn man sie einmal angefasst hat, so den Pluspol angefasst hat, dann entladen die sich. Musst du aufpassen. Mhm. Du musst ganz vorsichtig, ja, ein bisschen mit Handschuhen oder so. Ja, dann kriege ich die Energie von der Batterie, ist auch nicht schlecht. Ja, das stimmt. Ich spüre auch was in diesem Fall. Aber wie lange liegen die denn schon rum? Weil dann kannst du die ja im Prinzip alle entsorgen, weil wenn das 10 Jahre rumliegt. Hm. Also die auch unterschiedlich, da kommen immer ein paar dazu. Und sind noch nicht ausgelaufen. Nee, ja, keine Auslaufbatterie. Okay, gut. Also zwei Fragen, die dich noch zu einem weiteren schönen Stück in deiner Wohnung dann führen. Es geht um einen Filmklassiker, King Kong, vor 89 Jahren uraufgeführt worden in New York. Und dort ist King Kong ja dann am Ende des Films auch umgebracht worden, leider, ja. Also ich kann den Film nicht sehen, weil das Ende so traurig ist. Auf einem hohen Gebäude hat er sein Leben lassen müssen. Welches hohe Gebäude in New York war das denn? A, Rockefeller Center, B, Empire State Building oder C, die Freiheitsstatue? Ich erinnere mich irgendwie dunkel an den Film. Es war eckig, so ein, ja, halt ein Hochhaus. Die Freiheitsstatue war es nicht. Also ich bin so 50-50. Ich entscheide mich fürs Empire State Building. So ist das. 53 Jahre ist es her, da hat ein Überschallverkehrsflugzeug seinen ersten Probeflug absolviert und ist dann von Paris nach New York in 3,5 Stunden geflogen. Also doch deutlich verkürzt. Früher 6 Stunden, dann 3,5. Wie heißt denn dieses Flugzeug? Also heute ist es eher ein Ausstellungsstück. A, die Enterprise, B, Challenger oder C, Concorde? Ich war schon mal drin in dem Teil. Das ist irgendwie an der A in Richtung Hoffenheim gegenüber. Ach, in Sinsheim. Ah, sehr gut. In Sinsheim, genau. Da war ich auch schon. Mit denen hört man eh auf. Und es ist so ganz eng da drin. Ne? Man kriegt da so richtig Begegnungen. Ja. Das ist Wahnsinn. Aber man hätte es gerne mal gemacht. Also ich hatte auch keine Möglichkeit. Aber siehst du, so ist es uns entgangen. Aber du bekommst ein schönes ARD-Popnacht-Package mit einem Becher. Bis bald. Grüße nach Wiesbaden. Wahnsinn. Ciao. Voy contra corriente al andar, pero no me pueden cansar, levantando el polvo para atrás. Sé que la batalla acaba de empezar. Suenan los tambores del alma, llorando las luces de la alarma. Llevo mi bandera a jugar, la batalla acaba de empezar. Soy caminante, camisa tejana. Con triunfar, echando el miedo pa' fuera. Por todos los que buscan su lugar, sé que la batalla no acaba ya. Dicen que no puedo, que ¿qué más da? Yo sigo a mi aire, a mí me da igual, soñando fuerte y además mi batalla es la única que hay. Soy caminante, camisa de jara, sigo por el rumbo, voy persiguiendo al sol, subo el río a contracorriente, nadie me detiene, voy persiguiendo al sol, a contracorriente, y aunque caiga la tormenta, yo nunca pierdo la fuerza, este es mi lugar, persiguiendo al sol, a contracorriente, y aunque caiga la tormenta, yo nunca pierdo la fuerza, este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo al sol. Pero cuando me lloren las manos, no me lloren las manos, ellas me dirán por dónde. Ever Wanted. Christoph in Bonn hat einen kleinen Partykeller, in den er sich gerne mal zurückzieht, um zu flüchten vor dem Familienleben, das ihn manchmal fertig macht, wie er schreibt hier. Ne? Und Diese kleine Einkanal-Lichtorgel aus dem Jahre 1900 irgendwas, die würde er gerne zu diesem Song hier mal bedienen. Dann mach das mal, lieber Christoph. Ich habe noch eine Gefahrenstelle von der A7 vorher, Ulm Richtung Würzburg zwischen Ahlen-Westhausen und Ellwangen. Da befindet sich eine Ölspur auf der Fahrbahn. Hier ist die ARD Popnacht. Why we're waiting, wishing, hoping. Baby, we're missing the moment you've been. my demons. Working hard, still nameless. Yeah, heard it's easy when you're famous. Maybe they're all sipping champagne. Instead of dealing with the heartache. Cause everybody's got secrets, but they bury them deep, yeah. I love you just the way you are. I'll do anything to show you I'm the one who knows you. Oh, we're living, living, living, living our best life. While we're giving and giving it all, looking good on the outside. While we're wishing and hoping, maybe we're missing the moment. Should be living, living, living, living our best life. We should be loving. Maybe we might get there. Save up all the good times, yeah. Till things get better, yeah. Der neue von Stefanie Heinzmann, Best Life in der ARD Popnacht. Vorsicht bitte auf der A7 Ulm Richtung Würzburg. Zwischen Aalen-Westhausen und Ellwangen befindet sich eine Ölspur auf der Fahrbahn. Ach ja, Tipico Romantico. Dieses Prädikat bekommt dieser Song hier von Leona Lewis, Run. Und ich habe die einsame innere Kerze bereits angezündet. Hier ist die ARD Popnacht. Yeah. Bakamat und Alex Clare, es ist 2.32 Uhr. Das Neueste aus dem Verkehrszentrum in der ARD-Popnacht. Ein defektes Fahrzeug steht auf der A44 Aachen Richtung Mönchengladbach im Kreuz Holz. Aufpassen bitte auf der A7 Ulm Richtung Würzburg. Zwischen Aalen-Westhausen und Elbangen eine Ölspur auf der Fahrbahn. Ein Pferd läuft im Kreis Barnim auf der B158 zwischen Neukünkendorf und Paarstein. Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuzköln-West wegen einer Baustelle gesperrt bis 5 Uhr. Die A6 Nürnberg Richtung Heilbronn wird zwischen Kreuzfeuchtwangen-Karlsheim und Schnelldorf wegen einer Baustelle mehrfach kurzfristig gesperrt und das bis 6 Uhr. Die A28 Lehe Richtung Oldenburg ist zwischen Neuenkruge und Dreieck Oldenburg-West wegen einer Nachtbaustelle gesperrt bis 5. Umleitung führt hier über die U9. A36, A14, Fienenburg Richtung Magdeburg. Zwischen Aschersleben-Zentrum und dem Kreuz Magdeburg fährt ein Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Die A40 in Essen Richtung Südostviertel ist zwischen Holsterhausen und Huttrop auch heute Nacht gesperrt, wird gebaut wieder bis 5 Uhr. Die A100 in Richtung Wedding ist zwischen Detmolder Straße und Hohenzollern-Damm wegen Bauarbeiten nicht befahrbar. Die B30 Biberach-Ravensburg ist zwischen Bad Waldsee Nord und Bad Waldsee Süd nach einem LKW-Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Da finden Löscharbeiten im Moment statt. Eine Umleitung gibt's. Bitte hier Fenster und Türen schließen und Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Die B183 ist zwischen Gnetsch und Weißand-Gölzau wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. B312 Reutlingen-Stuttgart zwischen Reutlingen-Sondelfingen und Metzingen nach einem Unfall in beiden Richtungen kann man nicht fahren. Eine Umleitung gibt's. Im Landkreis Harz brennt es. Die Anwohner von Zilli werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Heute ist es teilweise wolkig in Deutschland, aber vor allem im Norden der Republik auch länger sonnig. Temperaturen im besten Fall 12 Grad in Duisburg, 11 in Koblenz, 10 Grad Bremen und Stuttgart, 9 in Heidelberg und Braunschweig und 8 Grad in Gotha, 7 in Bad Schussenried und 6 Grad Höchsttemperatur in Görlitz. Morgen am Donnerstag ist es vielerorts in Deutschland sonnig. Im Norden und Nordosten gibt es ein paar mehr Hochnebelfelder. Temperaturen im besten Fall 13 Grad. Hier ist die ARD Popnacht von SWR 3. Mein Name Ben Streubel. Got me higher than life, you like my remedy. Ain't your touch like ecstasy. I know that I can fight the chemistry. I'm falling into you. I'm scared of letting you go. I'm scared that I might be losing control. I feel like nobody knows. I was hiding behind the shadows. Holding on. Cause there's no one better than you. I am holding on. Cause I can't go on without you. Got me higher than life, you're like my remedy. Ain't your touch like ecstasy. I know that I can fight the chemistry. I'm falling into you. Got me higher than life, you're like the harmony to every single melody. I know that I can fight the chemistry. I'm falling into you. It's like you turn on the lights. It's like you brought all the colors to life. No longer lonely at night. You make me shine like the stars in the sky. Hold it on. Cause there's no one better than you. I am holding on. Cause I can't go on without you. Got me higher than life, you're like my remedy. Ain't your touch like ecstasy. Okay. I know that I can fight the chemistry. I'm falling into you. Got me higher than life, you're like the harmony to every single melody. I know that I can fight the chemistry. I'm falling into you. Es ist 2.41 Uhr, Vorsicht bitte auf der A13 Dresden Richtung Schönefelder Kreuz. Da gibt es eine ungesicherte Unfallstelle zwischen Großköris und Bestensee. ARD Popnacht, aktuell. Panzer bringen keinen Frieden. Das ist ein Satz der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock am Abend bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. Und dort hat in einem emotionalen Appell die Weltgemeinschaft dazu aufgerufen, den russischen Angriffskrieg als solchen auch zu verurteilen und sich bei der heutigen Abstimmung für eine Resolution gegen Russland zu entscheiden. Wenn wir nach unserer Abstimmung nach Hause gehen, wird jeder von uns am Küchentisch unseren Kindern, unseren Partnern, unseren Freunden, unseren Familien gegenüber sitzen müssen. Dann muss jeder von uns ihnen in die Augen schauen und ihnen sagen, welche Wahl wir getroffen haben. Ihr russischer Kollege Sergej Lavrov, der wiederum sagte in einer Videobotschaft an den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen gerichtet: Die Entscheidung der EU, die Ukraine mit Waffen zu versorgen, sei in einem russenfeindlichen Rausch getroffen worden. Die arrogante Philosophie des Westens, die auf dem Gefühl der Überlegenheit basiere, muss ein Ende haben. Wobei sich die Rede im Saal selbst kaum einer angeschaut hat oder fast keiner. Die Diplomaten, die hatten aus Protest den Saal verlassen. Und während Politiker reden, leiden viele Menschen unter diesem Krieg und sind auf der Flucht. Menschen wie Daria Romanenko. Sie ist Friedensaktivistin und aus Kharkiv geflohen. Ja, uns erreichen sehr schlechte Nachrichten aus Kharkiv. Meine Schule wurde beschossen, die ich früher besucht habe. Meine Oma versteckt ihren Kopf im Kissen, damit sie die Explosionen nicht hört. Morgen wollen die EU-Minister darüber beraten, wie viele Flüchtlinge die einzelnen Mitgliedstaaten aufnehmen können und welchen Status die Geflüchteten haben sollen. Bisher seien rund 5.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland registriert worden, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Abend im ZDF. Der amerikanische Präsident Joe Biden ist auf dem Weg zu seiner Rede an die Nation. Da werden wir euch natürlich auch auf dem Laufenden halten, hier in der ARD-Popnacht und in 17 Minuten wieder aktuelle Infos zur Ukraine-Krise in den Nachrichten. I remember everything, the picnic in the park, how the rain played on the roof that night, and movies in the dark. I know you're so afraid to sing, but baby, that's my favorite sound. I love all these little things that make you who you are. And I know that we're so far apart, I see your face when I look to the stars. Oh, I'm so far from perfect, I get so insecure, but you pour holy water over all of my flaws. And I'll always be heartless, it'll always be yours. And on your coldest of nights, babe, I'll be there keeping you warm. I'll be there keeping you warm. I notice how your top lip shakes whenever you're mad. I can tell just when the smile is fake. I know that's when you're sad. And all these little memories, they play me like a melody. But I don't want the song to end. It belongs to you and me. Oh, I'm so far from perfect, I get so insecure, but you pour holy water over all of my flaws. And I'll always be heartless, it'll always be yours. On your coldest of nights, babe, I'll be there keeping you warm. Keeping you warm. Whoa, whoa. now. Oh, da haben wir was. Direkt von der Autobahn, von der A5. Luca aus Hofstetten im Schwarzwald. Guten Morgen, Luca. Guten Morgen. Und du bist unterwegs Basel in Richtung Karlsruhe. Was ist da nicht so, was in Ordnung ist? Zwischen Aberweier und Aranstedt unbeleuchtetes Fahrzeug auf dem Standstreifen. Und auch Menschen daneben? Ja, der wechselt im Rad. Oh, das ist auch höchst gefährlich. Da aber sehr aufpassen. Also A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Appenweier und Aachen. Du fährst nach Deizisau, holst irgendwelche leckeren Getränke und dann wieder nach Hause? Ja, sozusagen. Sehr fein. Cola. Was hast du denn zu essen dabei? Du bist ein Wurstbrotgenießer, ne? Ja, genau. Und? Ich habe selbstbelegte Leonerbrötchen dabei. Selbstbelegt, Leon, da muss man auch deutlich auch nochmal hervorheben, dass du das mit den eigenen Händen geschnitten hast. Bist du der dickschneidige Leona-Wursttyp oder der dünnbohrige? Ja, doch, tatsächlich eher dick. Ja, also das ist, also du kaufst am Stück die Wurst. Ja, genau. Sehr fein. Okay, dann rutsch nicht aus nach dem Essen auf dem Lenkrad. Ja, mag ich. Kann passieren. Und dir eine gute Fahrt und danke für den Hinweis. Bist Mitarbeiter der Minute dadurch. Ciao. I'm sitting here in this lonely room. No, there's nothing left, it's only me and you. Holding on to heaven, but the heavens close down on me. Nothing lasts forever, nothing goes to plan. Don't you lose your grip, you're letting go of my hand. Cause every single second is a second that we can get back. Break the Heart, Tom Grennan. Die Rede zur Lage der Nation ist das eine und die Rede zur Lage der Menschheit ist das hier, ne? Mal kurz gesungen. Love, not war. Das ist doch das Entscheidende in diesen Nächten und Tagen. Der neue Hit von Jason Derulo in der ARD-Popnacht. diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip, cause we was arguing. Ever since we stopped touching, we're not in touch. I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9 to 5. Mama told me stop play all the games. Steady throwing dollars, expect to change. But every war ends the same. Can we just make love? Not war. Oh, can we just make love? Not war. Oh, I solve my problems with a check. Now I'm paying for it. You wanted nothing, nothing but love. I can't lie, I'm a mess. I'm too jealous, yes. It's so hard to trust you when I don't trust myself. I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9 to 5. Mama told me stop play all the games. Steady throwing dollars, expecting change. But every war ends the same. Can we just make love? Not war. Oh, can we just make love? Not war. Oh, and my people say. I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. Girl, we could work it like a 9 to 5. Whoa, baby. Mama told me stop play all the games. Steady throwing dollars, expecting change. But everyone is the same. Can we just make love? Not war. Make Love Not War. 2:57 Uhr. Aufpassen bitte auf der B213. Kloppenburg-Lingen. Da ist zwischen Holte und Herzlake die Bundesstraße wegen Bergungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Hey girl, is he everything you wanted in there? You know I gave you the world. You had me in the palm of your hand. So why your love went away? I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby. Me and you until the end. But I guess I was wrong. Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it without you. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? You claimed. You said that you were moving on now. Maybe I should do the same. The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame. And I guess I was wrong. Don't wanna think about no. it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so about it. Feeling the blues about it. I just can't do it. Can you tell me, is this fair?